Ich würde trotzdem gerne mit uns beten. Jesus, wir sind hier an diesem Morgen, um miteinander zu hören. Wir sind hier, weil du uns wichtig bist. Und weil wir gerne wissen möchten, was du uns für unser Leben zu sagen hast. Wir sind hier, weil du unser Leben in eine neue Beziehung zum Vater gestellt hast. Wir bitten dich, gib uns ein offenes Herz, ein offenes Ohr und sprich du durch deinen Geist hinein. Danke. Amen. Normalerweise hätte ich sagen können an dieser Stelle, ich predige normalerweise einmal im Monat hier und habe vor 3 Monaten angefangen mit einer Predigtserie, aber dann kam Corona und das hatte dann zur Folge, dass sich das alles ein bisschen streckte. Darum ist es vielleicht gut, wenn ich einmal kurz noch beschreibe, was eigentlich so mein roter Faden für das Predigen hier in der Gemeinde im Moment ist. Wir sprechen im Leitungskreis immer auch über solche Fragen und so ist das da einfach eingebunden in die Überlegung, was ist für uns als Gemeinde wichtig, was hilft uns hier und das ist der Zusammenhang. Mein Thema in diesem Jahr über eigentlich ein halbes Jahr gedacht lautet, so stelle ich mir Gemeinde vor. Es geht um Stichworte, um Sachzusammenhänge, die uns in der Bibel beschrieben werden, wie Gemeinde in ihrem inneren und auch ihrem äußeren Leben unterwegs sein soll. Und wenn die Überschrift heißt, so stelle ich mir Gemeinde vor, dann habe ich die herzliche Bitte, dass ihr nicht bei euch registriert, aha, so stellt sich Bernd Meyer Gemeinde vor. Das wäre die falsche Intention für dieses Thema, sondern es sind Gedanken und es sind Zusammenhänge, die ich gerne aufzeigen möchte, die uns in der Bibel begegnen. Und ich habe in einer ersten Predigt versucht einfach darzustellen, was die Bibel uns über das Wesen der Gemeinde sagt. Und habe dann in einer zweiten Predigt im letzten Monat gesprochen über das Stichwort zuversichtlich. Christliche Gemeinde, eine zuversichtliche Gemeinde. Und mein Thema heute heißt Gemeinde unter dem Kreuz. Gemeinde unter dem Kreuz. Es war an dem Text, den wir jetzt gerade gehört haben, schon wahrzunehmen. Das Kreuz als ein Symbol, das uns immer wieder vor Augen ist. Das ist eigentlich das, was wir wahrnehmen müssen. Der Tod Jesu am Kreuz, die Bedeutung dieses Ereignisses, und auch die Symbolik des Kreuzes, dem wir immer wieder begegnen, ist mit dem Leben einer christlichen Gemeinde eigentlich unmittelbar verbunden. Als wir in Hannstedt ein neues Gemeindehaus gebaut haben, 2015, 2016, haben wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigt, wie soll denn dieser vordere Bereich unseres Gottesdienstraumes aussehen. Ich eiere ein bisschen rum, wenn ich diesen Begriff benutze. Wie soll denn der vordere Bereich hier vorne aussehen? Denn das ist keine Bühne. Wir machen als christliche Gemeinde kein Theater. Es ist aber auch kein Altarraum. Wir haben hier keinen Altar. Die Zeiten des Opferns sind längst vorbei. Deshalb ist das mal so eine Frage, was ist das jetzt eigentlich hier vorne? Also ich habe mich darauf geeinigt, ich spreche von diesem vorderen Bereich. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir als Gemeinde in Hannstedt diesen Bereich gestalten? 12 Meter breit, 3 Meter tief. 6 Meter hoch. Und da muss man sich Gedanken machen. Aber wir hatten zwei Probleme. Das erste war, wir waren mit dem Bauen ziemlich beschäftigt und hatten nicht so richtig den Kopf frei, uns darüber gut Gedanken zu machen. Und das zweite war, wir wussten überhaupt nicht, ob wir genug Geld haben, diesen vorderen Bereich so zu gestalten, wie wir es vielleicht gerne machen würden. Wir wussten einfach nicht, ob wir genug Geld dafür haben. Und dann entstand eine Idee. Wir haben alle Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde gebeten, auf einer Karte dieser Größe oder, naja, vielleicht solche Größe, ihre Gedanken über Glaube, über Gemeinde, über Erfahrungen mit Jesus und über Zukunft zu gestalten. Wir konnten irgendwas von diesen vier Stichworten verwenden oder auch welche miteinander kombinieren. Sie konnten auf diese Karten, die sehr bunt waren in ihren Farben, symbolisch etwas darstellen. Sie konnten vielleicht auch, wenn Sie das wollten, gerne Texte aufschreiben, Ihre Gedanken aufschreiben oder einen Bibelabschnitt draufschreiben, je nachdem. Und in einem ungefähr 3- bis 4-wöchigen Prozess sind ganz unterschiedliche Karten gestaltet worden von vielen, vielen Freunden und Mitgliedern unserer Gemeinde. Und dann hat eine Frau aus unserer Gemeinde diese Karten in einem Kreuzsymbol angeordnet, das auf über 3 Meter Höhe geht und eine gewisse Breite hat, sodass man das gut sehen konnte. Seit unserer Einweihung steht dieses Kreuz bei uns vorne an der Wand. Es ist so flexibel, dass man das auch mal gelegentlich wegnehmen kann und hinterher wieder hinstellt. Vor einiger Zeit meldeten sich welche aus der Gemeinde und sagten, also irgendwie müssen wir jetzt mal was Vernünftiges machen. Ah, habe ich gedacht, das ist auch interessant. Denn viele Gäste unserer Gemeinde haben dieses Kreuz als einen Ausdruck lebendiger christlicher Gemeinschaft wahrgenommen. Sie haben im Durchlesen dieser verschiedensten Karten, die auf diesem Kreuz gestaltet waren, verstanden, dass hier Menschen miteinander unterwegs sind, als eine christliche Gemeinde. Und dass das nicht einfach zu fassen ist in einem festen Korsett, sondern dass diese Vielfalt der Karten etwas zeigt von der Lebendigkeit einer christlichen Gemeinde. Sonntag für Sonntag versammeln wir uns unter diesem Kreuz. Wir sind mitten beim Thema Gemeinde unter dem Kreuz. Dieses Kreuz hier, da hat sich der Künstler, der das gefertigt hat, auch etwas beigedacht, warum das ein dreigliedriges Kreuz ist. 3 hintereinander liegende Kreuze. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt dazu, warum das so gemacht ist, aber derjenige, der das geschaffen hat, hat sich bestimmt Gedanken darüber gemacht. Und andere, die das hier gestaltet haben, haben sich Gedanken darüber gemacht, warum diese Art von Holztäfelung mit diesem Kreuz verbunden wird. Viele Menschen haben etwas dazu beigetragen, aber die Symbolik, die soll der Ort sein, an dem wir uns versammeln. Die christliche Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich unter dem Kreuz versammelt. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Christen in Korinth Folgendes geschrieben. Ich wollte, als ich zu euch kam, über nichts anderes sprechen, als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Und er hat in diesem Brief an die Christen in Korinth deutlich gemacht, was die Mitte, was die innere Mitte der christlichen Gemeinde sein soll. Gemeinde unter dem Kreuz. Und wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen, wir hören miteinander Gottes Wort, wir beten miteinander, wir singen Lieder der Anbetung für den Gott, der uns in seiner Liebe Jesus Christus in diese Welt gegeben hat. Und wir beten Jesus Christus an, der dem Weg an das Kreuz gegangen ist. Gemeinde unter dem Kreuz, das ist für mich so dieser erste Punkt, ist Anbeten der Gemeinde. Und es gibt einen zweiten Punkt. Und den möchte ich an dieser Stelle auch deutlich machen. Und dieser zweite Punkt hat etwas damit zu tun, dass wir, die wir hier zusammen sind, so sind, wie wir sind. Was meine ich damit? Ach, guckt euch doch mal um. Umgucken dürft ihr euch. Das ist nicht verboten jetzt hier in einem Gottesdienst mit Mundschutz und allem. Aber guckt euch einmal um und guckt euch einmal an, wer sitzt so neben euch oder wer sitzt hinter euch. Und dann überlegt mal kurz, wo kommt ihr eigentlich her? Also die Landkarte, die man dazu zeichnen würde, die ist ziemlich breit und die ist ziemlich bunt. Alleine schon, wenn wir unsere Herkunft bedenken, dann merken wir, wir sind auch hier in der Zahl der Menschen, die hier zusammen sind, eine kunterbunte Gesellschaft. Ihr Lieben, was verbindet uns? Was verbindet uns? Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Christen in Ephesus Folgendes geschrieben. Vergesst nicht, dass ihr früher Heiden gewesen seid. Epheser 2 steht das ab Vers 11. Und man euch verächtlich die Unbeschnittenen nannte. Von wem wurden sie so genannt? Von den Juden. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen vom Gottesvolk. Und darum galt für euch die Verheißung Gottes nicht, die er seinem Volk gegeben hatte. Ihr wart ohne Hoffnung und ohne Gott, habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, darum gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm nahe, obwohl ihr vorher so weit weg von ihm wart. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die trennend zwischen ihnen stand. Sie sind von nun an sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Menschen aus vielen Nationen, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Menschen mit unterschiedlichen Eigenarten, mit ihrer Lebensgeschichte, sie gehören zusammen. Und das funktioniert eigentlich nur, weil Jesus Christus, der Gekreuzigte, die Mitte ist. Versteht ihr, warum das einfach Sinn macht, einen solchen Gedanken weiterzudenken, Gemeinde unter dem Kreuz? Ich weiß schon, ich muss nicht jedermanns Best Friend sein. Ich weiß, dass mir manche auch quer liegen. Ich vermute, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Aber wenn wir danach fragen, warum sind wir miteinander verbunden, dann ist es das Kreuz. Wir haben in Hanstedt in unserer Gemeinde einen Mann, der aus dem Irak kommt. Er ist Jeside. Die Jesiden sind auch eine spezielle Gruppe im Irak. Und als er hierher kam, hat er von Anfang an die Gottesdienste unserer Gemeinde besucht. Vor 2 Jahren hat er sich taufen lassen. Als Ausdruck für das, was in seinem Leben neu geworden ist. Ein Jahr später hat sich eine Frau aus dem Iran taufen lassen in unserer Gemeinde, die auch durch die Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen ist, in unserer Gemeinde ein Zuhause gefunden hat und in der Glaubensgemeinschaft der christlichen Gemeinde ein Zuhause gefunden hat. Wir sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Situationen. Und nur wenn ich rein gesellschaftlich mir das angucke, ist doch eigentlich gut, wenn sich in einer Gemeinde jung und alt, Punks und andere finden, Punks und Normalos, wenn sich da Menschen aus diesen unterschiedlichen Hintergründen finden und sie geeint werden durch das eine. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist unser Herr. Ich finde, dass das wichtig ist, das zu bedenken und das immer wieder auch zu leben. Gemeinde unter dem Kreuz. Ein drittes, was mich beschäftigt hat, ist das, was mit dem Thema Abendmahl zu tun hat. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir heute hier etwas machen, miteinander Abendmahl feiern. Ich nenne das mal so virtuell. Virtuell. Wir machen das nicht wie die katholische Kirche, wo nur der Priester einen Schluck Wein trinken darf und die Gemeinde das Brot bekommt, sondern wir machen das heute nur so, dass wir uns das vor Augen halten, was eigentlich im Abendmahl die Mitte ist, was eigentlich dieses Zentrum ist. Und wir hören darum an dieser Stelle noch einmal die Melodie von dem Lied, das ganz am Anfang unseres Gottesdienstes erklang. Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und er führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du lädst mich ein und du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Was wir gerade miteinander gehört haben, die Melodie dieses Liedes, Du bist ein wunderbarer Hirt und auch eben Psalm 23, sie bilden den Rahmen unseres heutigen Abendmahls. Wir feiern das Abendmahl nur symbolisch miteinander und erinnern uns an das, was durch Jesus Christus geschehen ist. Wir lassen uns gedanklich darauf ein. Wir erinnern uns an den stellvertretenden Tod Jesu und wissen, Jesus ging seinen Weg an das Kreuz, um uns in eine lebendige, vertrauende Beziehung zu Gott, dem Vater, zu bringen. Sein Tod öffnet uns die Tür zum Vaterhaus und lässt uns erfassen, dass wir geliebte Kinder unseres Vaters im Himmel sind. Wir laden euch ein, euch sich auf diese Form einzulassen und damit auch ein Empfinden für das zu bekommen, was uns durch Jesu Tod am Kreuz geschehen ist. Auch wir, auch wenn wir Kelch und Brot nicht direkt in die Hand nehmen können, es gibt eine Möglichkeit, vielleicht gibt es auch noch andere, aber heute wollen wir diese einmal miteinander erleben. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das, was am Kreuz von Golgatha für uns geschehen ist. Wir danken dir für den stellvertretenden Tod Jesu. Wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir für die vergebende Kraft des Kreuzes, die wir in Anspruch nehmen können, wenn wir es denn möchten. Wir danken dir, dass du für uns einen Weg der Erlösung gefunden hast. Deine Liebe trägt uns. Deine Liebe hält uns. Wir danken dir. Und wir bitten dich, leite du uns jetzt und begegne uns durch deinen Geist. Öffne unsere Sinnen und Herzen, dass wir erfassen, was dir wichtig ist. Du bist unser Vater. Wir ehren dich. Amen. Wir hören noch einmal diese Melodie. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Korinth: Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an dem neuen Leben, was uns Christus durch sein Opfer seines Leibes am Kreuz erworben hat? Und wir antworten gemeinsam: Ja, so ist es. Hört Gottes Wort. Jesus Christus spricht: Denkt doch nicht immer nur an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Im Gegenteil, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die euch das ewige Leben bringt. Nur der Menschensohn kann sie euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel kommt, schenkt der Welt das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Ich bin das Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der von diesem Brot isst, wird ewig leben. Und dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann. Und als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Passahmahl feierte, bevor er starb, sagte er: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür es jetzt nur ein Zeichen ist. Und er nahm das Brot, er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder. Denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Wir haben einen kurzen Moment der Stille und hören dann noch einmal dieses Lied. Und der Apostel Paulus schreibt auch: Haben wir durch den Abendmahlskelch, über dem wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil an dem, was uns Christus durch sein Blut erworben hat? Die Gemeinde antwortet: Ja, so ist es. Hört Gottes Wort. Am letzten Tag des großen Festes, seinem Höhepunkt, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, er wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Beim letzten Passamahl mit seinen Jüngern geschah dann Folgendes. Nach dem Essen nahm Jesus den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und der Apostel Paulus schreibt auch: Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Jesus gibt sich hin. Er opfert sich für uns. Wir erinnern uns an dieses Geschehen. Durch sein Opfer sind wir berechtigt, dem Vater als seine Kinder zu begegnen. Wir loben ihn. Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Haltet daran fest, bis er wiederkommt. Wir erinnern uns und wir richten uns nach vorn aus. Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen, Jesus Christus. Erinnerung und Verkündigung. Wir essen und trinken, was er uns gibt. Unser Vater im Himmel ist der gute Gott, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Er ist der gute Hirte, der die Seinen zum frischen Wasser führt und sie erquickt. Er selbst hat in seiner Liebe geschaffen, was wir in Anspruch nehmen können. Sich seiner Führung anzuvertrauen, ist gut. Wir beten ihn an und staunen. Wir hören jetzt das Lied: Du bist ein wunderbarer Hirt. Thank you. du unser Herr und Gott. Danke. Danke für dein Handeln aus Liebe für uns. Danke für das Sterben deines Sohnes, unseres Herrn. Danke für seinen stellvertretenden Tod. Danke dafür, dass Sünde nicht mehr trennend zwischen dir und uns steht. Sie ist weggenommen durch Jesus Christus, durch seinen Sterben am Kreuz. Wir freuen uns darüber und wir loben und ehren dich als den Vater, der sich uns so zuwendet. Wir loben und ehren Jesus Christus, deinen Sohn. Jesus Christus, wir stehen staunend vor deiner Liebe und vor deiner Bereitschaft, für uns in den Tod zu gehen. Und wir möchten dir sagen, dass wir einfach froh sind über das, was geschehen ist. Und dass wir unterwegs sein können, miteinander, als deine Nachfolger, als Kinder des Vaters im Himmel. Amen. In der Mitte der Predigt wollten wir dieses Abendmahl stellen. Ich habe eine Beobachtung gemacht, auch mit der Hauskreisgruppe, mit der ich unterwegs bin, können wir im Moment ja nicht singen, es nicht gestattet ist. Und ich habe dann angefangen, in unseren wöchentlichen Treffen alte Lieder einzuspielen. Und dann haben mir einige dieser Geschwister gesagt, Bernd, das ist interessant. Wenn wir singen, sind wir auch darauf konzentriert, dass wir richtig singen. Aber wenn wir jetzt sitzen und hören diese Lieder, dann merken wir mit einmal, wir achten neu auf den Text. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch bei dem, was wir jetzt eben gerade gemacht haben. Man macht sich einmal neu bewusst, was tun wir eigentlich, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Gemeinde unter dem Kreuz. Wir sind immer noch bei diesem Thema. Ich möchte euch gerne etwas zeigen, was ich heute Morgen mitgebracht habe. Ich möchte euch dieses Kreuz zeigen. Ich habe es schon viele Jahre bei mir im Arbeitszimmer stehen und naja, gelegentlich nehme ich es mal hier oder da mit hin. Dieses Kreuz in einem Stein eingesetzt hat eine Geschichte. Es hat eine sehr persönliche Geschichte. Dieses Kreuz ist entstanden, als jemand im Gefängnis saß. Und er hat in dieser Zeit, in der er im Gefängnis saß, Jesus Christus kennengelernt. Und es hat seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Gemeinde unter dem Kreuz, das heißt auch, eine Gemeinde zu sein, in der Menschen heil werden können. Gemeinde unter dem Kreuz, das heißt auch, wir vermitteln, was durch das Kreuz geschehen ist, dass es einen Neuanfang geben darf. Ich sage das ganz vorsichtig, weil ich weiß, dass Neuanfänge auch mit ganz viel Schmerzen zu tun haben. Zu erkennen, ich bin nicht so, wie Gott sich mich eigentlich gedacht hat. Aber zu hören, du darfst neu anfangen. Und dein Weg hier in dieser Welt, dein Weg auch in Gottes Zukunft hinein, der ist möglich durch den, der am Kreuz von Golgatha für dich starb. Hört einmal was im ersten Johannesbrief zu diesem Zusammenhang steht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gemeinde unter dem Kreuz, das ist eine Gemeinde, die Menschen die Umkehr ermöglicht und einen Neuanfang ermöglicht. Gemeinde unter dem Kreuz, das ist Gemeinde, die zeigt, dass der Weg, den man gegangen ist, so nicht mehr weitergegangen werden muss. Gemeinde unter dem Kreuz, das ist eine Gemeinschaft, in der Menschen eine neue Perspektive gewinnen. Franz von Assisi wird der Satz zugeschrieben: Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit. Und es gibt keinen Sünder ohne Zukunft. Die Botschaft der vergebenden und erneuernden Kraft des Kreuzes ist die Botschaft, die die christliche Gemeinde an jeden Einzelnen weitergeben darf. Sie hat einen Auftrag dazu. Gemeinde unter dem Kreuz ist heilende Gemeinde. Ich sage das wirklich mit einer gewissen Vorsicht, weil mir bewusst ist, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und weil mir bewusst ist, an wie vielen Stellen sich auch Verhaltensmuster in Gemeinden entwickeln, die manchmal nur verdecken, was noch da ist. Nein, wir müssen immer wieder uns auch zusammenfinden als eine Gemeinde unter dem Kreuz. Vor vielen Jahren habe ich das in Hamburg in der Arbeit der Heilsarmee kennengelernt. Dort in der Talstraße im Herzen von St. Pauli haben die ihren Gottesdienstraum. Und wie selbstverständlich gehörte es in ihren Gottesdiensten dazu, dass Menschen aufgefordert wurden, ihr Leben im vertrauenden Umgang mit Jesus Christus zu erneuern. Und sie wurden aufgefordert, mit einem Mitarbeiter zur Bußbank zu gehen, die vorne im Bereich des Gottesdienstraumes stand, unter dem Kreuz. Und dann konnte man immer wieder sehen, dass dort Menschen miteinander knieten und Leben vor Gott ausgebreitet wurde, Schuld bekannt wurde und einem anderen auch Neuzugang, auch Vergebung zugesprochen wurde. Und ich habe mir angewöhnt, wenn die seelsorgerliche Situation es so sinnvoll erscheinen lässt, das zu machen, dass ich in unserem Gemeindesaal mit Menschen vor einem Kreuz knie und wir miteinander beten. Im Wissen darum, der am Kreuz hängt, das ist der, der mir neues Leben gibt. Gemeinde unter dem Kreuz. Und einen letzten Gedanken noch. Gemeinde unter dem Kreuz, das hat auch etwas mit sehr persönlichen Wegen zu tun. Mit sehr persönlichen Lebensführungen und Lebenserfahrungen. Ich habe vor kurzem von einem Freund das Foto eines alten gemeinsamen, ja, wie soll ich sagen, Bruders bekommen, der für uns Lehrer war, der für uns Vorbild war. Er hatte ihn besucht und die beiden haben sich miteinander unterhalten. Er ist inzwischen über 90. Und ich konnte auf diesem Foto einen alten Mann sehen, der mit Fröhlichkeit und Gelassenheit unterwegs ist. Seine Lebenssituation ist aber nicht dazu angetan, fröhlich und gelassen zu sein. Seine Frau lebt in einem Altersheim und Corona-bedingt kann er sie nicht oft sehen, weil sie in den letzten Jahren erblindet ist. Mussten sie die häusliche Situation verändern. Jetzt sitzt er in der ehemals gemeinsamen Wohnung und sie im Altersheim. Sie telefonieren miteinander. Aber sehen können sie sich nicht oft. Wie gehen die damit um? Hört einmal, was Jesus sagt, wenn es um das Christsein geht. Wenn es um das Unterwegssein als Leute geht, die ihm nachfolgen. Hört, ich lese aus Markus 9, Vers 34 folgende. Hört, rief Jesus seinen Jüngern und den Menschen zu, die bei ihm waren. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr an sich selbst denken, sondern er muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir folgen. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr an sich selbst denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und dann, wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Ein Ja zu gewinnen. Zu Lebenswegen und zu Lebenssituationen, die wir uns nicht aussuchen würden, gehört zu unserem Leben als Christen. Und wir brauchen ein Ja dazu. Und Jesus nennt dieses Ja, der nehme sein Kreuz auf sich. Ist doch interessant, dass Jesus so davon spricht, oder? Die Dinge, die wir gerne abschütteln würden, nein, wir können sie nicht einfach abschütteln. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ein Mann, der in seiner beruflichen Tätigkeit mit vielen Menschen, mit großen inneren Schwierigkeiten zu tun hatte, hat einmal gesagt, du musst den Schmerz umarmen. Du musst dich mit ihm anfreunden, sonst wird er immer dein Feind bleiben. Und damit kannst du eigentlich nicht leben. War der spezielle Hintergrund seiner beruflichen Tätigkeit, die ihn dazu geführt hat, das so zu sagen. Aber ich empfand, da ist viel Wahres dran. Gemeinde unter dem Kreuz. Was macht man? Was macht man mit solchen Bildern, mit solchen Sätzen der Bibel? Das ist ja ein Stück zusammengesammelt von hier aus der Bibel, etwas von da, von da, von da. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass das zusammengehört. Wie stelle ich mir Gemeinde vor? Gemeinde unter dem Kreuz. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ist auch ein Kreuz. Mitte der 70er Jahre war mein jüngerer Bruder bei der Bundeswehr. Er war bei der Marine. Und er lernte Knoten machen. Und dann hat er mir irgendwann dieses Ankerkreuz geknotet. Hat es mir geschickt. Und ich habe es viele Jahre in meinem Büro an einem kleinen Nagel hängen gehabt. Irgendwann hat es auch einen anderen Platz gekriegt, aber ich wusste immer genau, wo es ist. Und als wir vor etlicher Zeit uns mal trafen, habe ich ihm das gezeigt. Ich sage, kennst du das eigentlich noch? Ach, du hast mir das mal geschenkt. Nee, sagt er, hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ich wusste das. Versteht ihr? Was machen wir mit einem solchen Thema Gemeinde unter dem Kreuz? Ihr Lieben, nehmt es eine Weile mit, da wo ihr unterwegs seid, und haltet es euch vor Augen. Und diese Symbolik dieses Ankers, der als Kreuz gestaltet ist, hat ja auch noch einen weiteren Sinn. Schiffe werden nur deshalb durch den Anker gehalten, weil der sich in den Boden gräbt. Und dazu kommt das Gewicht der Ankerkette. Wird das gekappt, hat der Anker keine Bedeutung mehr. Die Verbindung hat zentrale Bedeutung. Lasst uns das vor Augen behalten, dass da einer ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wir tun gut daran, mit ihm verbunden zu bleiben. Und auch als Gemeinde müssen wir uns fragen, was soll die Mitte unseres Gemeindelebens sein? Was soll das Zentrum unseres Gemeindelebens sein? Und wir müssen all unser Tun als Gemeinde sozusagen messen an der Frage nach dieser Mitte. Da gibt es wahrscheinlich vieles, was wir auch beiseite lassen können. Aber es gibt vielleicht auch Dinge, die wir reinnehmen müssen. Wir wollen Menschen einladen, ihr Leben dem Gekreuzigten anzuvertrauen. Und wir wollen selber Gemeinde sein, die unterwegs ist in der Nachfolge dessen, der ans Kreuz gegangen ist für uns. An dieser Stelle machen wir die Zäsur. Ich sage Amen, das heißt, so soll es sein. Und ich lade uns ein, dass wir miteinander Gebetsgemeinschaft haben. Wenn ich mich nicht vertan habe jetzt, hätte ja auch sein können, dass wir erst ein Lied singen sollen. Ich weiß das nicht. Gut. Okay, dann nehmen wir uns jetzt Zeit und beten miteinander. Herzliche Einladung dazu. Jesus, gekreuzigter, gestorbener, auferstandener Herr, vor dir stehen wir. Dich beten wir an. Und wir möchten immer wieder mit unserem Leben antworten auf das, was du getan hast für uns. Wir bitten dich, gib du dazu auch Gelingen. Führe und leite uns. Erinnere uns immer wieder an das, was nötig ist. Weise du uns deinen Weg. Und erhalte unser Herz bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Amen.